Schönen guten Tag, Damen und Herren. Das ist Nachos und Popcorn. Ich bin die Laura. Ich bin der Tim. Und ich bin der Jürgen. So ist es. Nachos und zwei Popcorns. Und wir reden heute über Zombies. Zombies ist das vielleicht weltbeste Thema der Welt. Und zum Einstieg, weil, was ihr lieben Hörer jetzt nicht wisst, wir haben eine Stunde 15 jetzt versucht, diese Aufnahmen zu starten, weswegen wir noch einen kleinen uns eingrooven müssen, würde ich doch einfach mal fragen, was ihr beiden Spektakuläres in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen, seitdem wir die erste Folge aufgenommen haben, Cooles gesehen habt. Jürgen, das anfangen. Du bist da schöner von uns beiden. Ja, ich, es ist bei mir auch relativ einfach. Ich habe eigentlich nichts Präsentes, wo ich sage, boah, das war jetzt irgendwie erwähnenswert. Nee, muss ich leider passen. Beste Voraussetzung, um so einen Film- und Serien-Podcast zu machen. Ja, danke. Ich habe nichts gesehen. Nur gearbeitet. Nur gearbeitet. Wieder ja. Ganz Kohle rangeschafft. Und Tim? Ich war im Kino. Ich habe mir Suicide Squad angeguckt, in 2D, auf Englisch. Geile Meile, und? Und der Film wird ja im Allgemeinen sehr, sehr stark zerrissen. Ja. Und ich finde dieses, das ist ein bisschen übertrieben, um ehrlich zu sein. Ich persönlich habe mich gut unterhalten gefühlt. Es war Popcorn-Kino. Und der Film hat ganz viele Schwächen, nichtsdestotrotz. Aber ich finde ihn nicht so schlecht, wie ihn alle machen. Also ich kann die Kritikpunkte nachvollziehen, aber im Vergleich zu Batman vs. Superman ist das eine definitive Steigerung. Ja. Und das Einzige, was mich tatsächlich gestört hat, ist Jared Leto als Joker. Ach, verdammt, wirklich? Und ich mag normalerweise Jared Leto ganz gerne. Also Requiem for a Dream, ein fantastisch depressiver, herrlicher Film, dem er echt gut ist. Und auch Dead as a Buyer's Club, auch da ist er super in Fight Club als Angel Face. Aber ich finde, ja. die Art und Weise, wie Jared Leto den Joker spielt, lenkt irgendwie vom Rest irgendwie ab. So. Und eigentlich ist der Joker fast unerheblich für den Film, außer dass er halt zur Hintergrund von Harley Quinn gehört. Und dafür, dass so ein riesen Gewehe, so ein riesen Hype um den Joker auch gemacht wird im Rahmen dieses Filmes, ist es total unangemessen, weil so viel kommt da nicht drin vor. Was ja auch klar ist, der Film heißt Suicide Squad und nicht Joker und nicht Suicide Squad. Gab's nicht auch die Probleme im Vorfeld, dass die Jared Leto ein bisschen zu viel versprochen haben, was die Rolle angeht und es im Nachhinein alles nochmal umgeschiftet wurde, was Szenen und so weiter angeht? Ich habe nur gehört, dass der Regisseur einen kleinen Herzkasper gekriegt hat, als er die finale Fassung gesehen hat, weil er nichts von seiner Arbeit mehr gesehen hat letztendlich. Ja, also David Ayer, wie auch mal der ausgesprochen wird, hat ja von jetzt an gedreht. So. Genau. Der Mann hat auch nicht Eier, zumindest heißt er so. Nein, also der hat ja nicht nur den Film gedreht, sondern hat auch das Drehbuch geschrieben. Und ich weiß, dass Jared Leto sich im Nachhinein sehr, sehr auch auf den Schlips getreten gefühlt hat. Zumindest hat er sich so geäußert und dass er selber auch ganz enttäuscht ist, dass viele Szenen rausgeschnitten wurden. Ich finde es immer ein bisschen schade, ein bisschen doof, ein bisschen merkwürdig, wenn Schauspieler noch quasi bevor der Film ins Kino kommt oder wenn er schon ins Kino angelaufen ist und es erst in negativen Kritiken kam, sich dann meinen, sofort von irgendwas distanzieren zu müssen, dann keine Ahnung, ich verliere da gleich mal ein bisschen Respekt bei mir. Weil ich finde, du hast diesen Film gemacht, du hast davor selber ganz viel mitgemacht mit dem ganzen Hype um diesen Film. Und jetzt die beleidige Leberwurst zu spielen, irgendwie damit tust du niemandem gefallen. Also Joker ist nicht der Star dieses Films, es geht nicht primär um den Joker. Ja. Ist, wie die Rolle selbst geschrieben ist und das, was sie machen wollen mit dem Joker und wie sie die Rolle Joker interpretieren im Rahmen dieses Films, ist okay, verstehe ich. Es geht auch in eine ganz andere Richtung, als es vorher bei anderen Jokern aus den diversen Batman-Verfilmungen geht. Musste nach Heath Ledger ja auch komplett neu. Ging ja sowieso, es ist ja auch ein ganz anderer Ansatz als die, ja. als die Nolan-Batman-Verfilmung. Genau. Alles okay, alles kann man alles so machen. Ich bin mit ihm als Joker so in der Form, wer ihn präsentiert hat, dargestellt hat, mich nicht warm geworden. Alles klar. Dafür war ich einigermaßen positiv überrascht von Will Smith. Ich bin jetzt nicht so der riesengroße Will Smith-Fan, aber ich fand ihn durchaus okay als Deadshot. Und wer sie Margot Robbie als Harley Quinn ist eine Augenweide, der hat sichtlich Spaß an dieser Rolle. Aber und hauptsächlich Augenweide, oder? Nö, sie macht die Rolle auch recht spitzig gut. Also kann man gut so machen halt. Die Zuschauer sehen mein verzerrtes Gesicht gerade nicht, Zuhörer. Ja, sie ist ein bisschen an New 52 Harley Quinn orientiert und weniger an der Harley Quinn davor sozusagen aus der Animated Series. Und gut, Popcorn-Kino, genau. Manchmal auch Nachos dazu. Auch das, ja. Auch das, gucken wir uns also an. Bitte das eine oder das andere, um ehrlich zu sein. Cool. Das geht ja gar nicht. Bitte? Das geht ja gar nicht. Wenigstens Eis. Einfach für Jürgen noch mal ein Eisverkäufer. Nein, ich meine, also du kannst jetzt nicht mehr ins Kino gehen, ohne wenigstens Popcorn oder Nachos, weil... Und wenn du stehen lässt, Tim. Okay, aber ich habe dann eher das Und. Okay. Ich habe gestern bei 36 Grad im Schatten mich für Filme entschieden und gegen Welt und habe in Progress meiner Jeffrey Dean Morgan Filmografie einen dänischen Western gesehen, der The Salvation heißt. Und Eric Cantona spielt mit. Alleine das ist schon alles wert. Mads Mikkelsen spielt die Hauptrolle. Es geht um einen ehemaligen Soldaten aus Dänemark, der nach dem Preußisch-Dänischen Krieg 1864 nach Amerika geht mit seinem Bruder. 7 Jahre lang versucht, eine Existenz aufzubauen, um dann schlussendlich 1871 seine Familie nachzuholen. Und da setzt der Film im Prinzip ein, dass Mads Mikkelsen am Bahnhof steht, in einer nicht genannten, irgendwo in Amerika, Westernstadt. Und die hübscheste dänische Frau aus dem Zug steigt, die man sich so vorstellen kann. Todniedlicher kleiner Junge, 10 Jahre alt, erkennt ihn gar nicht. Man gibt sich die Hand, sagt Good Dog oder was auch immer das auf Dänisch heißt. Und Ende vom Lied, die werden halt sofort umgebracht, die ganze Familie. Mads Mikkelsen geht dann also auf seinen Rachefeldzug und darum geht es halt. Und Jeffrey Dean Morgan spielt den Haupt-Superbösewicht, das kann er ja auch ganz gut. Und Eric Cantona ist seine rechte Hand, die rechte Hand des Superbösewichts. Und auch das ist einfach ganz fantastisch. Letztendlich ist der Film sehr unterhaltsam. Man erwartet nichts anderes von einem dänischen Western. Aber ich würde sagen, dass die unterliegende Kritik am beginnenden Ölboom in Amerika ein bisschen fehl am Platz ist. Ihr könnt euch das bei Amazon angucken, da gibt es den Film und ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Mir hat Mads Mikkelsen wahnsinnig gut gefallen in der Rolle, weil man bei ihm ja immer dieses mimische Understatement erstmal lesen können muss. Aber er setzt es ja bewusst ein im Vergleich zu einem Bruce Willis oder so. Und deswegen glaube ich, dass ich mich als nächstes dann auch jetzt an die Filmografie von Mads Mikkelsen setzen werde, um dem mimischen Understatement auf den Grund zu gehen. The Salvation, dänischer Western, angucken. Alles klar. Ich war dessen bewusst, dass ich kenne dänischer Western als einen Euphemismus für Pornofilme. Tatsache. Ja. Nein, die haben alle die Buchsen anbehalten. Vielleicht ist das aber auch irgendwie was Lokales hier aus dem Norddeutschland oder meiner Generation, ich weiß es nicht. Ein dänischer Western ist dänischer Western. Habe ich so als Assoziation noch nicht gehört, nee. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt, aber das ist so ein Begriff, mit dem ich aufgewachsen bin. Dänischer Western. Dänischer Western, das ist ganz großartig. Schön, oder? Das, ja, vor allem, weil es so völlig weg ist irgendwie. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, wo das herkommt, aber... sehr interessant. Ich glaube, ich werde mich mal an dänische Western ransetzen und werde gucken, ob es irgendwo Parallelen gibt, die sich vielleicht in den 1980ern irgendwann mal gehäuft haben oder so. Aber ja, dänische Western, gut. Mads Mikkelsen ist auch jemand, den ich eigentlich grundsätzlich auch sehr gerne sehe. Also mir gefällt nicht alles, was er gemacht hat, aber gerade auch die skandinavischen Filme mit ihm, sowas wie Pusher oder Flickering Lights, ganz, ganz, ganz tolle Filme. Ja. Adams Äpfel, herrlich. Ja. Ich glaube, Adams Äpfel ist, glaube ich, einer meiner Lieblingsfilme mit Mads Mikkelsen, weil er diesen Priester so richtig schön naiv spielt. Völlig richtig. Ja, das ist ein großer Schauspieler. Und man merkt es nur nicht, weil er eben die Rollen manchmal zu gut spielt, kann man das so sagen, dass er zu sehr in einer bisweilen auch limitierten Rolle ist, die dann eben nicht zeigt, dass er eigentlich auch Shakespeare könnte. Ja, also er ist halt auch tatsächlich sehr, sehr vielseitig. Stimmt. Ja, genau. Wollen wir es wagen? Wollen wir uns an die Zombies ranmachen? Ja. Seid ihr bereit, Jungs? Schön. Ich nehme noch einen Schluck aus meiner Nigentasse. Mach das. Mhm. Mini, mini, mini, mini. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal mit ein paar lässigen Fragen zu Beginn an, um uns einfach dem Thema etwas zu nähern. Die Frage, die mich immer am meisten beschäftigt, ist eigentlich, was ist gruseliger, die langsamen Zombies oder die schnellen Zombies? Wie sind da eure Präferenzen? Also gruseliger finde ich tatsächlich vom Suspense-Faktor her tatsächlich die schnellen, sage ich jetzt mal so. Weil dieser Faktor der Bedrohung aus meiner Sicht dann für mich realer ist, wenn ich so will. Also manchmal finde ich das unglaubwürdig, wenn diese langsamen Zombies so langsam sind, weil sie das ja zeigen und trotzdem laufen die zwar weg, aber irgendwie können sie sich nicht von denen entfernen. Das ist mir immer so ein bisschen, das ist für mich immer nicht so nachvollziehbar. Insofern finde ich Zombies, die schnell laufen können, durchaus bedrohlicher. Okay, Tim? Ich bin ein bisschen altmodischer, aber ich habe mich gerade gefragt, ist es so, dass tatsächlich 28 Days Later der erste Film war, oder dass dort drin es erstmal vorkam, dass Zombies die haben ja offiziell aber keine Zombies, sondern haben diese Rage-Krankheit, dass sie da so schnell gewesen sind? Das kann ich dir in der Form nicht beantworten, aber nehmen wir das jetzt einfach mal als Fakt an. Ja, okay. Aber das war nur ein Gedanke, den ich nebenbei hatte. Nee, ich bin tatsächlich ein bisschen altmodischer. Ich finde diese schnellen Zombies, ich finde das ein bisschen albern, um ehrlich zu sein. So, ja, es ist irgendwie, was das halt macht, irgendwie, ist, das bringt mehr, irgendwie sorgt für mehr Adrenalinausstoß beim Zuschauer. Das meinte ich. Weil die bedrohlicher wirken dadurch. Tatsächlich gruseliger finde ich aber diese langsamen, schleichenden, gerade dann so in so einer Horde Zombies. So, ja. Wenn die dann aus allen möglichen Ecken dann gekrochen kommen und dann zu so einem riesen Mob werden, das ist schon, finde ich persönlich, schon gruseliger. Finde ich nämlich auch diese Unausweichlichkeit von so langsamen Zombies. Außerdem macht es für mich, vielleicht gehe ich dazu wissenschaftlich ran, aber für mich macht es viel mehr Sinn, wenn ein Zombie langsam läuft. Weil er gerade verrottet und so. Nur noch das Stammhirn funktioniert. Ja, das können wir nachher ja nochmal in, wir haben ja eine Frage, die das mitstreift, und da können wir das nochmal ein bisschen eruieren, warum Zombies so sind, wie sie sind, sozusagen. Okay, ich bin gespannt, welche Frage du meinst, aber ich lasse mich da gerne überraschen. Stell diese Frage doch einfach, Jürgen. Ja, eben, fang an, hau raus. Ja, braucht ihr eine Ursachenerklärung für die Zombie-Apokalypse? Ah, das meinst du. Und da ist eben genau der Punkt, also wenn du sagst, ja, Zombies, eigentlich Tote, und wenn wir jetzt eben zum Beispiel Filme nehmen wie World War Z? Ja, zum Beispiel, genau. Wo die ja auch schnell sind, sozusagen. Und wo es eben eher diesen Krankheitsaspekt hat, wo du sagst, ja, die sind halt schon tot irgendwie, aber halt aufgrund eines Viruses, sozusagen. Da finde ich das dann durchaus nachvollziehbar, wenn sie dann eben schnell sind und nicht sich wie Tote langsam bewegen, so wie Mumien, sage ich jetzt mal so. Das ist für mich auch mal so eine Assoziation dabei. Da gibt es ja diese schöne Diskussion bei The Big Bang Theory, ob Zombies und Mumien das gleiche sind. Aber ich glaube, das lassen wir heute lieber sein. Es ist eine tolle Frage, der wir mal einen eigenen Podcast, glaube ich, widmen können. ich brauche eine Ursachenerklärung, bin ich ehrlich. Ich brauche eine Erklärung, die mir sagt, deswegen sind die gestorben. Wie infiziert man sich? Ist es wirklich der Biss? Das ist ja auch diese Walking Dead-Geschichte, dass man über 3 Staffeln sagte, wie zum Henker soll das denn funktionieren? In der 2. Staffel hat, glaube ich, haben die dann die Erklärung bekommen, jeder hat es. Und ja. Der Biss selbst ist dann Tatsache nur eine Blutvergiftung oder sowas, was ja Sinn macht irgendwie, weil so ein verrottendes Maul dich bissen hat und dann stirbst du daran, um dann eben Zombie zu werden, weil du es eh bist. So sehe ich das. Es gibt tatsächlich Leute, die das immer noch anders sehen, obwohl wir die gleiche Serie geguckt haben. Ich brauche eine Ursachenerklärung und ja, für mich muss das irgendwie wissenschaftlich funktionieren. Ich weiß, wir reden gerade über Zombies und ich weiß, dass es vielleicht ein bisschen gaga sein mag, dass man sagt, bitte gib mir eine Erklärung, warum Menschen zu Wiedergängern werden. Aber ja, brauche ich. Brauche ich tatsächlich. Vor allem, weil ich auch die Erklärung, die einem bei Walking Dead gegeben wird, dass das, wie gesagt, Stammhirn nur noch funktioniert und dann neue Impulse aussendet, sobald die Person gestorben ist, macht ja keinen Sinn, weil dieses Stammhirn jetzt in der, die wievielte Staffel haben wir gerade gesehen, die sechste, nach 6 Jahren ist das Stammhirn verrottet. Okay, wie, das ist was, wissenschaftlich erwiesen sozusagen, ja? Naja, dass du wegfaulst, ja, das müssten im Prinzip alles Skelette sein, die da rumlaufen. Das ist tropisch heiß zum Teil. Wenn wir jetzt nur mal Georgia nehmen, da ist es sehr warm im Sommer. Also müsste theoretisch pro Sommer mindestens ein Drittel dieses Zombies wegfaulen. Ja, aber da kommen... Und wir haben 6 Sommer hinter uns. Ja, ja, da kommen wir aber, glaube ich, ein bisschen an den Punkt, wo du sagst, ja, so richtig hundertprozentig wissenschaftlich erklären kannst du es eben nicht. Nein, weil es ja keine Zombies gibt. Genau, aber weil du eben sagst, okay, das würde dann irgendwie nicht mehr funktionieren, sozusagen. Ich habe damit ein ganz, ganz massives Problem. Für mich müssen sie sich wenigstens die Mühe noch machen. Okay, also ich bin auch ein bisschen bei dir. Ich finde es auch gut, wenn ich irgendwie einen Erklärungsansatz bekomme. Das muss ja gar nicht hundertprozentig aufgeklärt sein. Ist es aus meiner Sicht zum Beispiel bei Walking Dead auch nicht, weil ja dieses, ja, alle haben es und man fragt, ja, aber warum? Also woher kommt es? Na gut, du kannst ja in dem Fall, also ich schulde euch auch noch eine Antwort, um es halt, mir ist relativ wumpe, ob es eine Erklärung gibt oder nicht. Ich kann mit beiden leben. Wenn es eine Erklärung gibt, dann muss sie aber für mich irgendwie stimmig sein und eine gewisse Logik haben. Es gibt ja bei, ich glaube, Night of the Living Dead von Romero ist es so, dass da irgendwie irgendwo nebenbei irgendwie erwähnt wird, dass irgendein Komet vorbeigezogen ist und das irgendwie einhergehen mit diesem Komet sind dann diese Toten, sich dann die Toten erhoben. Es ist sehr lange her, dass ich Night of the Living Dead gesehen habe. Von der, wenn ich das Blödsinn erzähle, möge man mich in Kommentaren zu diesem Podcast bitte sehr verbal steinigen. Das ist natürlich ein bisschen was sehr Dürftiges. Ich, wie gesagt, ansonsten ist es ja meistens sehr, sehr beliebt. So aus irgendeinem Grund wacht jemand auf, war im Koma, sonst irgendwas war weg und auf einmal ist irgendwie Zombie-Apokalypse. Oder es ist irgendwie ganz plötzlich über Nacht, das auch mal alle durchdrehen. Wie gesagt, ich brauche nicht zwangsläufig eine Erklärung. Wenn es keine gibt, ist es okay. Wenn bei Zombie ist es ja eine Droge. Das fand ich auch interessant. Das ist ja, vielleicht also, Entschuldige? Ja, zwei Zombie kommen wir ja gleich noch. Ja, nur als Ursache, dass ja. Also eine Droge einem das Hirn zermatscht und man deswegen zum Zombie wird. Finde ich auch einen Ansatz, der zeitgemäß ist, sagen wir. Ja. Aber ich bin mir unsicher. Also irgendwas müssen sie einem geben, weil sonst macht es keinen Sinn irgendwie. Mir fehlt vor allem auch immer ein religiöses Motiv dabei, kann an meinem Studium liegen, Religionswissenschaft drin, ja. Dass ich immer denke, ja, und der Tag, so viele Gruppen auf der Welt warten darauf, dass Jesus wiederkommt und die Toten auferstehen. Genau. Mir fehlt es einfach, dass es mal wirklich ausgeschlachtet wird, dass dann die Toten wieder auferstehen und man sagt, oh mein Gott, Jesus ist wieder da. Dass zum Beispiel in einer Apokalypse sich dann es gibt so viele selbsternannte Propheten auf der Welt, dass sich jemand dann als Jesus bezeichnet und sagt, hier bin ich bin der Messias, ich bin wiedergekommen und die Toten kommen mit mir wieder. Das ist einfach ein Motiv, das ich gerne mal umgesetzt sehen würde. Ja, das könnte sich in so einer Serie um eine Folge halten, das ist mir völlig egal, aber sowas möchte ich mal sehen. Dann, was ich ganz kurz noch darauf eingehen wollte, auf diese Aussage, von wegen, jeder hat es in sich. Das geht ja dann quasi in Richtung Krebs. Also wir alle haben Krebs dann in uns und ob der Krebs dann ausbricht oder nicht, ist ja dann auch quasi nur, ich will nicht sagen eine Frage der Zeit, aber es kann ja passieren, es kann nicht passieren. Man könnte also quasi sagen, ne, so diese Zombies, das ist irgendwie was mit Krebs zu tun hat. Ja, okay. Herpes. Ja, oder so Herpes. Finde ich einen guten Ansatz. Also kann ich, reicht mir, um jetzt für mich so ein bisschen diesen Frieden damit zu schließen, mit der Frage, die mich immer dabei bewegt hat, dieses, ja, alle haben es, aber woher kommt es, warum ist das so sozusagen? Und damit bin ich ehrlich gesagt ganz fein. Also wenn wir einfach voraussetzen, dass so ein Virus schon mal rumgegangen ist, Wer im Büro arbeitet im Winter und irgendein Kind eines Kollegen hat irgendetwas eingeschleppt und nach einer Woche liegen alle flach, dann reicht mir das, um zu sagen, ja okay, und dann als nächstes werden wir halt Zombies. Also so eine Übertragung ist für mich immer stimmig. Was auch total selten der Fall ist, ich kann mich aus nichts aus der sehr junge Vergangenheit erinnern, ist, dass dieser Zombie-Status ist ja etwas, das ja auch also nicht fast immer noch aus dem Bereich des Voodoo kennt. Ja. Es gibt irgendwie, ich glaube, ein White Zombie von 1930, 32, ich glaube auch ein Bela Lugosi, so ein Film aus dieser klassischen Universal Horror irgendwie Filmphase. Da geht es ja auch um wie und sowas, aber das ist ja dann quasi eine Fremdsteuerung der Leute. Klar. Aber dass sie sich dann halt auch so zombie-mäßig bewegen. Also was kommt sonst, glaube ich, auch irgendwie gar nicht großartig mehr vor, dass irgendwie so als Ursache quasi irgendwie Massenvoodoo. Richtig. Sagen wir entweder christlichen Ansatz oder Voodoo-Ansatz, der ja auch einen starken religiösen Impuls hat. Also ja. Irgendwie so eine Erklärung wäre mal cool, wenn sich das mal jemand trauen würde. Also, wird heutzutage wahrscheinlich nicht passieren, in dem Sinne. Nicht in so großer Form, weil man einfach verschiedene Zielgruppen mit so einem Produkt nicht mehr abschrecken möchte. Und deswegen weiß ich nicht. Vor allem, weil auch einfach der Ansatz wieder Wissenschaft gegen Glaube wäre. Ja, sonst müssen wir uns halt zusammensetzen und das selber entwickeln. Ja, machen wir. Ich spiele einen Zombie. Ich finde den Ansatz von Laura echt interessant und sehe so Parallelen zu diesen Endzeitfilmen, wo aufgrund irgendwelcher nuklearen Kriege oder ähnlichem die Menschheit quasi reduziert ist auf ein Minimum und wo dann eben häufig solche Parallelen sind, wie von wegen, ja, da ist quasi einer, der sich erhebt über die anderen und eben so eine Art Religion auch ausübt und sich sozusagen ja als Messias darstellt. Also mir fällt ja jetzt hier dieser Film mit dem Denzel Washington ein, wo er die Bibel da durch die Gegend transportiert. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Nee. Book of Eli? Ja, genau. Heißt so? Nein, nicht gesehen. Habe ich auch nicht gesehen. Nee, okay. Und da ist das ja auch so, dass es um, nun ist das auch Inhalt des Films natürlich, aber da ist das auch so, dass einer dann diese Bibel eben haben will, weil die Menschen nicht mehr lesen können sozusagen und er dann quasi dadurch eine Macht auf die ausübt. Und da wäre es tatsächlich interessant, wenn man das verbinden könnte. Und da kann man dann unter Umständen sogar mehr als eine Folge draus machen, sage ich jetzt mal so. Klar, aber, ich meine nur, bitte? Aber hast du damit nicht gerade den Film gespoilert? Ist es nicht der Clou des Films, dass es sich bei dem Buch um die Bibel handelt, dass man das erst ganz am Ende erfährt? Also meine ich irgendwo in irgendeinem Video-Review zu diesem Film gesehen zu haben. Also ich glaube nicht, dass das jetzt so ein krasser Spoiler ist. Ich finde, die Überraschung ist eigentlich eine andere, auf die ich jetzt deshalb nicht eingehe, damit ich das nicht spoilere. Es ist Denzel Washington. Ja, genau. Also dass es die Bibel ist, kommt man relativ schnell hinter sozusagen. Also schon wenn man so ein Fuchs ist wie du. Ja, natürlich. Also sind ja die meisten. Die meisten sind ja noch viel fuchsiger, als ich das bin. Aber egal, wir wollen es ja auch gar nicht vertiefen, sonst schweifen wir ja wieder ab. Ich finde nur interessant, dass man das miteinander verbinden könnte, diese Endzeit-Geschichte. Das war jetzt ja auch nur ein Beispiel mit Book of Eli. Da gibt es ja genug andere, kannst auch Mad Max nehmen oder so zum Beispiel. Kannst Mad Max nehmen, kannst auch sagen, in jedem dahergelaufenen Alien-Film stehen die Typen mit ihren Plakaten auf dem Dach. Genau, zum Beispiel so. Da könnte man durchaus eine schöne Parallele machen und sagen, ja super, das verbinden wir jetzt mal. In der Tat, also überraschend, du hast recht, dass noch kein Storyschreiber, Regisseur oder sonst irgendjemand darauf gekommen ist, zu sagen, ja super, da machen wir jetzt einen Zombie-Endzeit-Film sozusagen raus. Mhm. Oder Serie von mir aus. Ja, doch, durchaus. Jetzt sind wir ein bisschen weit weg, ne, vom Thema. Sollen wir eine einfache Frage nehmen, um weiterzumachen? Was ist eure Waffe der Wahl gegen Zombies? Da habe ich die ganze Zeit, seitdem feststand, dass wir uns das nächste mit diesem Thema beschäftigen, darüber Gedanken gemacht und ich bin keinem zufriedenstellenden Ergebnis gekommen. Ich auch. Weil alle Waffen haben ihre Vor- und ihre Nachteile. Ja. Eine Kettensäge ist geil, aber wenn sie kein Benzin mehr hat, ist das irgendwie eher doof. Außerdem sie relativ schwer rumzuschleppen. Naja, und dann, also aus Sicht des Splatter-Effekts ist natürlich die Kettensäge oder irgendein geartetes, weiß nicht, eine Machete oder so. Stecken bleiben so im Schädel. Ist auch nicht schön. Aber aus Sicht. Nicht also, nach 6 Jahren. Was? Nicht nach 6 Jahren. Nee, ich bin ja aber dann auch immer so, dass ich sage, ja, also aus diesem Sicherheitsaspekt, der mich ja immer so, wenn ich dann Walking Dead sehe und denke so, oh, die verhalten sich so idiotisch, weil sie Risiken eingehen, die man eigentlich aus meiner Sicht dann nicht mehr eingeht, wenn man in so einer Umgebung lebt, aber das können wir vielleicht auch nochmal vertiefen. Ja. Ist es eigentlich sinnvoll zu sagen, ja, natürlich eine Schusswaffe, um die auf Distanz zu halten, und natürlich irgendeine Waffe, mit der du dich sozusagen verteidigen kannst, wenn du in Bedrängnis gerätst, sozusagen. Und ja. Ich bin, wie bei Tim, ich komme eigentlich nicht so richtig zu einem Ergebnis, wie man, also mit welcher Waffe man das am besten machen sollte, aus Vernunftsgründen und aus Gründen dessen, wo das, ja, geil, Kettensäge, da spielt ja zum Beispiel auch der Faktor, je nachdem, welche Zombies man da jetzt nimmt, dass die durch Geräusche halt angelockt oder aktiviert werden, sozusagen, ja? Ja. Ist ja nicht uninteressant, wenn du dann da um dich ballerst oder mit der Kettensäge da riesen Lärm machst und denkst, ja geil, jetzt, Rick Grimes. Ja, jetzt metzel ich die alle weg und es kommen halt immer mehr, sozusagen. Ne? Also, und deswegen und noch die Frage, wie man sie ansteckt, weil wenn du so mit diesem Zombieblut beplattert wirst und vielleicht irgendwie das Zombieblut dafür sorgt, dass du angesteckt wirst, dann ist sowas eine ganz, ganz schlechte Wahl. Ja, genau. Sehr schlecht. Deswegen brauchten wir auch diese Dr. Jenner-Folge bei Walking Dead, weil es einfach viel zu schön ist, dass sie die ganze Zeit in Blut getränkt sind und das nicht der Grund ist. Ich meine, Waffe der Wahl ist ein Lautsprecher und ein Zaun. Okay. Was meint die denn? Was willst du sagen? Was meint die denn? Ich verstehe nicht, warum das nicht ein bisschen, warum die wirklich mit einer Machete losgehen. Ich verstehe es nicht. Wo ist das Langschwert? Ich würde einfach dauerhaft, ähnlich wie es bei Walking Dead zum Beispiel am Gefängniszaun gemacht wurde, dass einfach immer Leute abgestellt wurden, die am Zaun irgendwie platt machen, durch den Zaun, würde ich einfach dauerhaft eine Crew meiner Gruppe losschicken, mit einem Auto, das laut das Radio anhat, in eine Waldlichtung fährt oder so, wo die alle in den Bäumen sitzen und einfach die ganzen Zombies abballern. Oder einen Zaun drum machen. Mir egal. Aber dass man einfach die sammelt und effektiv tötet und nicht darauf wartet, dass sie wieder in irgendeinem verlassenen Supermarkt hinterm nächsten Regal stehen. Okay, ja, das ist halt, das ist ja so eine fast schon systematische Lösung, die du da vorschlägst. Ja, würde man ja auch einschlagen. Also ich meine, nehmen wir ein einfaches Beispiel. Wenn jetzt wir in der Schadenbewältigung nach 6 Jahren, also die hatten ja jetzt ein bisschen Zeit für Traumabewältigung und so und müssen sich ja so oder so damit, also wenn wir jetzt bei Walking Dead sind, und so oder so würde aber auch, wenn das schnell passiert, würde man Mittel finden, indem man sagt, Punkt 1, Baumhäuser sind toll, Punkt 2, ich sammle die an einem Ort und dann gucke ich, dass ich das mit einem Mal hinkriege und nicht so sporadisch mal hier, mal da wieder eine Herde treffe. Ich glaube, die Schwäche dieser Theorie ist die, dass man als Mensch, so wie du jetzt auch das denkst, immer denkt, ja, ich kann dieser Situation Herr werden. Und ich glaube, Walking Dead als Serie und auch als Comic ist ein gutes Beispiel dafür, dass man sagt, nein, das kannst du nicht. Du kannst das nicht beherrschen. Würde ich sagen, nein. Würde ich dir tatsächlich widersprechen, weil selbst der Governor schon angefangen hatte, Löcher zu graben, wo der die hat reinplumpsen lassen. Ja, aber auch er hat erst ja gescheitert daran. Also das ist Der ist an der Landklage da von Rick Grimes gescheitert. Wie auch immer, aber ich meine, es geht ja irgendwie in diesem Gesamtkontext darum, dass du sagst, diese Situation, in der du dann lebst, also in dieser Apokalypse, wo du sagst, die, weiß nicht, 95% der Menschheit sind wandelnde Tote und die anderen 5% sind potenzielle Feinde, die dir dein Leben vielleicht auch streitig machen wollen, ist das, glaube ich, so, dass du sagst, eine 100%ige Lösung zu sagen, du kannst sozusagen das beherrschen, gibt es, glaube ich, nicht. Also da finde ich Walking Dead ein gutes Beispiel, dass die Leute einfach am Ende doch immer daran gescheitert sind. Ja. Ich bin ja jemand, der Rollenspiele spielt. Also nicht so im Bett mit einer ist die Krankenschwester und einer ist der Patient, sondern so mit einem Tisch zusammen sitzt mit anderen Leuten. Und man, der eine ist ein Magier, der andere ist ein... Ich weiß, ob ich das schade finde, dass du das aufgelöst hast. Ja, nein. Also verschiedene Fantasy oder auch andere Horror-Rollenspiele und so weiter. Und da simuliert man ja gerne auch genau solche Situationen. Und es ist erschreckend, wie oft man da in diese Klischees verfällt, die man aus Filmen kennt. Und man denkt beim Film gucken, man sagt so, nee, ich würde doch niemals so handeln. Aber man verfällt doch relativ schnell in so eine Rolle. Was man auch nicht vergessen, wir teilen uns auf nachts im Wald. Ja, so genau. Du gehst nach oben, ich gehe in den Keller und ich suche immer hier unten im Erdgeschoss nach. Jungs, wo seid ihr? ja. Nein, was man aber auch nicht vergessen darf, ist der Aspekt, dass man ja in der Gruppe ist. So. Mhm. Und da stoßen dann viele Meinungen aufeinander. Und man kann doch die tollste, die schlauste, die beste Idee haben. Es gibt immer irgendjemanden, der diese Idee für total abwegig und total blöd und total doof hält und lauter ist als die anderen. Wenn wir hier in der Zombie-Apokalypse sind und ich sage, ich mach mal einen Lautsprecher an und metzel die alle ab und Jürgen sagt, nö, finde ich nicht gut, dann nehme ich dem Jürgen seine Waffen ab und schicke den weg. Ja. Ich glaube sogar, dass du das bei Jürgen schaffen würdest. Ich würde sie dir freiwillig geben. Ah, das finde ich gut. Danke. Alle Waffen zu Laura. Okay. Das hätte Jürgen die besten Schuhe zum Wegzulaufen wahrscheinlich. Genau. Das stimmt. Wer ist am fittesten? Gut. Waffe der Wahl. Ansonsten, ehrlich, Machete. Ja, also aus dem der Fun-Faktor ist natürlich bei Machete Kettensäge oder ähnlichem am größten. Also dann genau. Finde ich ja dann auch hier Michon mit ihrem Samurai-Schwert da, das ist natürlich schon, das hat ja Stil, ne? Hat Stil. Eine Frage habe ich aber noch, die sie auch bei Walking Dead einfach völlig aufgegeben haben. Die haben sich in der vierten Staffel, ich will nicht lügen, ich glaube, es war die vierte Staffel, haben die sich super Aufsätze für ihre Pistolen gebaut, aus allem, was sie gefunden haben, um den Schall abzuschwächen. Und das machen die jetzt nicht mehr. Liegt das einfach daran, dass es blöd aussah, wenn so eine Pepsi-Dose vorne auf der Knarre drauf war? Oder woran liegt das? Weil eigentlich wäre das nämlich ein Schalldämpfer auf einer Pistole eine ziemlich gerissene Lösung des Problems. Da hast du allerdings recht, ja. Das ist also, und eigentlich müsste man sich ja dann sogar fragen, Schalldämpfer gibt es ja schon. Also, ich meine, du kannst ja in irgendeinem USA in irgendein Waffengeschäft gehen und wahrscheinlich Schalldämpfer kaufen. In dem Fall nicht kaufen, sondern einfach nehmen, oder? Die lieben ihre Colts. Ich glaube nicht, das ist doch wie mit so Motorradfahrern, die alles brettern lassen. Hm. Also, naja, gut, das ist jetzt schon fast Vorurteil. Zu wenig aus, aber ich meine, ich weiß halt auch nicht, wie. Ich glaube, das, was man so in Fernsehen sieht oder in Serien sieht, wie der Schalldämpfer funktionieren soll, ich glaube tatsächlich, dass es so nicht funktioniert. Aber ich bin da auch kein Waffenexperte. Ich auch nicht. Ich gebe es zu. Nur es führt uns direkt zur nächsten Frage im Prinzip, wo wir schon bei den perfekten Waffen sind. Wenn wir jetzt uns überlegen, Zombie-Apokalypse ist passiert, überlaufen Untote rum und wir kennen die. So, das sind meine Nachbarn und das sind vielleicht Arbeitskollegen oder so. Bis hin sogar zu Freunden. In Serien ist es immer ein bisschen nervig, wenn dann angefangen wird oder in Filmen, oh nein, aber wir kennen sie doch und wir lieben sie doch eigentlich und eigentlich sind es aber Zombies und jeder Zuschauer brüllt nur, töte es. Glaubt ihr, hättet's Gruppe? Schwer, ne? Also ich glaube, es ist normal, am Anfang dieses Gruppe zu haben, bis du in eine Situation kommst, wo dann vielleicht der Überlebensinstinkt dann größer ist als die Skrupel und irgendwann legst du das, glaube ich, ab. So ist, würde ich das mal beurteilen. Ja. Tim? Ja, also ich hoffe für uns, dass niemals jemand in diese Position geraten muss. Ich klopfe auf Holz. Ich kann es auch nicht zufriedenstellend beantworten. Ich glaube, das kann niemand. Also ich wäre Warmduscherin. Ich würde einsperren. Weil ja letztendlich die Macht eines Zombies auch überschaubar ist. Der darf halt nur nicht zu nah an einen rankommen. Ich würde wegsperren. und nicht verantwortlich sein wollen. Hm. Das ist so ja, simpel. Das ist ja verhältnismäßig inkonsequent, wenn ich bedenke, ja, mit welcher systematischen Lösung du an die andere Sache rangegangen bist. Fremde immer. Kein Problem. Genau. Also. Kein Problem. Lautsprecher an. Ballern. Also mein Problem ist aber, ich hab generell schon Probleme bei der Vorstellung, dass ich jemanden umbringen, in Anführungszeichen, müsste. Das ist sehr gesund. Ja, ich weiß. Also wäre es auch doof von mir zuzugeben, dass ich Spaß daran habe, irgendwie Menschen umzubringen. tut mir aber keinen Gefallen, wenn ich mich irgendwie hier laut äußern würde und meinen würde, was ich natürlich nicht tue. Ich wollte gerade sagen, wir schweifen auch ein bisschen vom Thema ab. Ja. Naja, aber das, also ich glaube, es gibt immer Menschen, die haben da vielleicht, oder Leute, die haben da eine gewisse Kaltblütigkeit und die mögen das vielleicht einfach so sagen können, aber ich glaube, dass es erstmal so geht, so gegen diesen Menschenverstand, andere Leute umzubringen, umbringen zu wollen. Egal, ob der nun in einem zombifizierten Zustand sich befindet oder nicht. Mhm. Naja, ich habe ja mit Laura mich schon mal darüber unterhalten, was ja unter anderem auch dann zu der Folge hier heute geführt hat. Nämlich dieses, was passiert mit einem, wenn du in so einer Zombie-Apokalypsen-Situation bist? Das sind völlig normale Gespräche, die Jürgen und ich laufen führen. Genau. Ich bin Rollenspieler, ihr müsst euch mir gegenüber nicht rechtfertigen. Ich habe keine Ahnung, was ich schon mal für Gespräche mit anderen Leuten geführt habe. Genau. Ah, siehst du. Also, nämlich dieses eben, du lebst da und bist quasi in einer Bedrohung und es gibt ja auch kein Organ mehr, das dich jetzt schützt. Also es gibt keine Polizei oder Armee oder irgendwas, wo du sagst, ja, jetzt, auf die verlasse ich mich jetzt sozusagen, weil die machen das schon. So wie wir eben in einer zivilisierten Welt leben, sagst du, ja, okay, klar, diesen Typen finde ich jetzt gerade scheiße und am liebsten würde ich ihm eine reinhauen oder vielleicht sogar Schlimmeres, aber nein, machst du natürlich nicht und sagst, nein, ich rufe jetzt die Polizei oder irgendwie sowas halt. Und das gibt es ja alles nicht mehr. Es gibt kein Organ mehr, an das du dich wenden kannst. Und das ist dann so ein bisschen dieser Effekt, den auch diese Zombie-Apokalypse, also diese Faszination, nämlich dieser wilde Westen-Effekt, so nach dem Motto, jeder muss sich um sich selber kümmern. Das bedeutet eben, dass du dann, glaube ich, dein Verhalten ändern musst, um zu überleben. Und das, ja, das finde ich dann schon auch durchaus nachvollziehbar, wenn wir über die Rolle von, wenn wir jetzt bei Walking Dead bleiben, von Rick sprechen, der sich, wie ich finde, sehr gut in diese Richtung entwickelt, der ja anfängt als Polizist und als Ordnungshüter und mit der Zeit jegliche Skrupel quasi über Bord wirft, um seine Gruppe zu schützen, sozusagen. Also sich und seine Gruppe. Man kann aber auch sagen, dass Rick Grimes seit der ersten Staffel, seitdem er in diesem Krankenhaus aufgewacht ist und plötzlich Zombies um ihn rum sind und er den Zombies am Anfang noch freundlich winkt, eigentlich nur schlechte Entscheidungen getroffen hat. Also gerade Rick finde ich ganz schwierig. Hätte sie jetzt Daryl gesagt oder so, der sich dann eben auf seine Stärken, Fährten lesen, jagen, sowas alles. Oder Michonne, die für mich eigentlich das bessere Beispiel ist, weil die einfach mit allem, nachdem ihre Familie gestorben ist, musste sie mit allem aufhören und ist dann wirklich in diese harte Richtung gegangen, hat aber ihre Moral nicht verloren. Rick Grimes ist einfach irgendwann in der vierten Staffel Gaga geworden. Ich hätte ihn auch sofort aus der Serie gelöscht, ehrlich gesagt. Und gut, den Bart noch ein bisschen angucken. Bart war toll, aber dann einfach sagen, nee, danke Rick, es war schön mit dir und jetzt wirst du ein Zombie. Weil das, dieses Aufgeben jeglicher Moral und gleichzeitig auch diesen Hunger dessen, der Macht letztendlich. Er stellt sich ja auch bewusst über andere. Richtig. Haben andere nicht mitgemacht und haben dabei immer noch ihre Wertevorstellungen behalten. Während der einfach sagte, I don't care, bam, bam. Also gut, da kommen wir jetzt natürlich ein bisschen auch an den Punkt, wo ich sage, es ist natürlich so, dass sie Rick Grimes nicht rausgelöscht haben, weil das ja genau dazu führt, das ist ja sozusagen dieser, also du denkst, ah, dieser komische Idiot, aber du guckst es halt trotzdem weiter. Genau, weil sonst wäre es ja wahrscheinlich so, dass ja, jetzt ist der tot und der ist jetzt auch weg, ja, dann brauche ich das jetzt ja auch nicht mehr weiter zu gucken, sozusagen. Mhm. Also dieser, sagen wir mal, zwiespältige Charakter, den er da zeigt, der macht die Sache ja dann natürlich auch wieder interessant. Du hast natürlich recht, das ist die anderen gibt, die mit ihren moralischen Werten noch im Reinen sind, im weitesten Sinne zumindest. Ich kann aber trotzdem für mich zumindest Sachen nachvollziehen, was nicht heißt, dass ich das alles gut heiße, aber ich kann zumindest nachvollziehen, warum sich jemand so verhält, wenn bestimmte Dinge passiert sind und du eben sagst, okay, ich werde halt immer so immer skrupelloser und auch Fremde, Nicht-Zombies, sind erstmal Feinde sozusagen und ich muss erstmal gucken, dass ich meine Gruppe schütze, weil einfach so viel Scheiße passiert ist sozusagen, ja? Ja. Ja, genau. So, wollen wir direkt über Walking Dead einfach jetzt mal reden? Weil ja, wir sind jetzt mit unseren Fragen mehr oder weniger durch und reden jetzt schon die ganze Zeit über Walking Dead. Sollen wir es uns gönnen? Ja, wir sind ja schon dabei. Ich wollte gerade an die Stelle mal einwerfen für diejenigen, die zuhören. Ich schweige gerade sehr viel zu dem Thema. Ich gehöre zu den wohl offenbar sehr, sehr wenigen Menschen, die The Walking Dead nicht gucken. Das hat verschiedenste Gründe. Zum einen, ich habe 2009 angefangen, die Comics zu lesen. Ich lese sie als Trade Paperback, also in meiner gesammelten Ausgabe. Das sind immer 6 Einzelhefte, die zusammengebunden ein Band ergeben. Und das ist ungefähr mit Band 19 bin ich also eingestiegen, wobei ich habe mir damals den ersten Band geholt und dann bin ich natürlich chronologisch vorgegangen. Und letztes Jahr mit Band 24 habe ich dann mein The Walking Dead Abo gekündigt, was die Comics angeht. Also es war vorher schon so, dass ich während der Negan Arc ging sehr, sehr lang. Ich sag nicht zu den Inhalten. Jürgen hat das alles noch nicht gesehen. Ja, ich sag auch nicht zu den Inhalten, aber die ist halt da relativ lang und die war da schon sehr, sehr zäh teilweise, ich fand. Und da war immer der Punkt, wo ich dachte so, nee, ich habe jetzt keine Lust mehr. Es wird mir nichts Neues mehr erzählt und ich mag irgendwie nicht, wo es sich hin entwickelt. Und hab dann damals mein Abo gekündigt. Und als es hieß, dass eine The Walking Dead Fernsehserie kommen soll, war ich anfangs sehr begeistert. Und weil auch, wie ich finde, die anfangs die richtigen Leute involviert gewesen sind und auch die ersten Bilder, die ich damals gesehen habe, haben mich sehr begeistert, weil da wirklich sehr gut verstanden wurde, das Aussehen, dieses Look and Feel von dieser Welt und auch von den Zombies in das Fernsehen zu übertragen. Also die sehen wirklich eine Serie auch so aus, wie man das aus den Comics halt kennt. Es war mit Frank Darabont, die mit am Start. Ich dachte so, ja, der weiß, was er tut. Und ich habe dann die erste Staffel gesehen und so die ersten 4, 5 Folgen. Die sind auch noch relativ dicht am Original dran, da Comics. Es gibt ein paar Unterschiede. Das waren ja auch bewusste Entscheidungen. Robert Kirkman, der Schreiber von The Walking Dead, ist da ja auch mit involviert in der Fernsehserie. Und hat ganz bewusst gesagt, naja, wir wollen auch ein paar Sachen anders machen, damit auch die Fans der Comics nicht quasi schon alles wissen, sondern auch ein paar neue eigene Elemente haben und ein paar Sachen kann man halt auch irgendwie im Fernsehen nicht machen, die man in den Comics machen kann. Es gibt ein paar sehr, sehr, sehr krasse Szenen in den Comics. Das traut sich kein Fernsehen in der Welt, irgendwie was umzusetzen. Nee. Ich fand dann das Ende der ersten Staffel schon sehr, sehr flach, sehr antiklimaktisch und sehr, sehr komisch. Und nach der ersten Folge der zweiten Staffel habe ich dann gesagt, so, nee, ich tue es nicht weiter an. Ich fand die Folgen alle sehr, sehr zäh. Die laufen alle nach dem gleichen Schema ab. So, die haben meistens sehr starke ersten 5 bis 10 Minuten, dann eine halbe Stunde gähnende Langeweile und dann kommen noch so 3, 4 Leberhaken zum Schluss. So. Und dann kommt die nächste Folge. Und das ist ja immer eine Geschmackssache, ne? Ja, klar. Das war mir zu doof und es war auch, mir ging es auch so, dass ich nach der ersten Folge der zweiten Staffel dachte, so, wir sind alle wirklich. Alle Charaktere sind ja egal und unsympathisch. Es gibt für mich keinen Grund, weiter zu gucken. Das Problem habe ich gerade bei Fear the Walking Dead. Habt ihr das versucht? Nein, ich nicht. Nö. Tim auch nicht, aber, ne? Nee. Nö, weil es mich auch nicht gereizt hat. Ja, völlig richtig. Also ich hatte gehofft, weil bei Walking Dead muss man sagen, dass sie durch diesen Koma-Zustand von Rick natürlich die entscheidenden Fragen eigentlich ausgelassen haben. Wie konnte die Welt stürzen? So. Und wir einen nicht bestimmten Zeitraum haben, in dem Rick Grimes da liegt im Koma. Wir wissen, seine Muskeln funktionieren alle noch. Also er hat überhaupt kein Problem zu laufen. Wir sehen, dass Blumen verwelkt sind. War das jetzt eine Woche oder zwei Monate? Wir wissen es nicht. Fear the Walking Dead fing an, die ja dann auf der anderen Küste, an der anderen Küste spielt. Und ich hatte gehofft, dass sie entscheidende Fragen, wie reagiert das Militär, welche Entscheidungen werden vom verbleibenden Staatsoberhaupt getroffen, wie ist die Kommunikation zwischen den Kontinenten, diese Sachen quasi geklärt werden. Haben sie nicht gemacht. L.A. ist innerhalb von 2 Stunden gefühlt gefallen. Und das Militär, alle korrupt, haben sich in die Hills zurückgezogen und haben dann irgendwann gesagt, na, egal, und sind abgedüst. Das war die Erklärung bei Fear the Walking Dead. Und da hatte ich genau das gleiche Problem, dass ich mir bei jeder Folge dachte, sterbt alle, bitte. Gebt uns ein neues Cast irgendwie. Aber es soll wohl eine Überschneidung jetzt geben zwischen Fear the Walking Dead und Walking Dead. Dass die beiden Gruppen irgendwie zusammengeführt werden. Andrew Lincoln, der Rick Grimes spielt, hat bei einer Pressekonferenz bei der San Diego Comic Con jetzt direkt positiv reagiert auf, ja klar, beides tolle Serien, natürlich muss man da mal was zusammen machen, wo dann alle Produzenten sagen, darüber reden wir jetzt nicht. Also machen sie es wohl wahr, dass die Wandplage aus Walking Dead irgendwie auf die Snobs aus L.A. stoßen wird. Gut, Entschuldigung, vom Thema abgekommen. Was ist denn der Hauptpunkt, der dir gefehlt hat bei Walking Dead, von Schwächen in der Serie abgesehen? Ja, weiß nicht. Also, wie gesagt, ich fand einfach, mir fehlte so ein bisschen die Abwechslung im Storytelling. Und wie gesagt, also mir fehlte einfach irgendwie eine charismatische Darstellung von irgendwelchen Darstellern. Also ich fand die, wie gesagt, also wir waren am Ende einfach alle egal, wir waren sie alle unsympathisch. natürlich ist es so in den Comics auch so, dass man nicht immer alle toll findet. Es gibt manchmal Momente, wo ich denke so, ja super, und dann gibt es Momente, wo ich denke so, oh nein, ne? Denk doch mal nach, halt so. Was ja total normal ist, aber mir fehlte einfach da so ein bisschen die Abwechslung irgendwie. Und ansonsten, wie gesagt, das Production Design, das ist echt fantastisch und auch die Atmosphäre ist super. Ja. Das haben wir echt klasse gemacht. Ich weiß nicht, ich habe einen Eindruck, dass es vielleicht keine gute Idee war, wie Frank Darabont da zu kicken. Da sind ja auch irgendwie, gibt es ja auch verschiedene Geschichten, wenn ich mich richtig erinnere, was da alles schiefgelaufen ist. Also, dass irgendwie Frank Darabont irgendwie dazu hier aus seiner Sicht zu viel reingeredet wurde. Andere haben gesagt, nee, Frank Darabont wollte zu viel und keine Ahnung. Aber das sind so die üblichen Geschichten, die man immer hört, dann, wenn es um Produktionsschwierigkeiten gibt und jemand gekickt wird. Dann gibt es ja zwei Seiten. Die Vorwürfe sind gegenseitig eigentlich immer die gleichen. Ja, ich kann das nicht genau festmachen. Es hat mich einfach irgendwie nicht gepackt. Wie gesagt, ich fand einfach so, die Langeweile in einer Folge, war irgendwie zu groß für das, was am Ende dabei rausgekommen ist. Also, keine Ahnung. Es waren mir zu viele 0815 Drama-Situationen, Konflikte und vielleicht lag es auch damit, dass letztendlich dann auch wieder vieles aufgegriffen worden ist, was man dann auch schon kannte oder was ich schon kannte aus den Comics. Denk so. Ich. Keine Ahnung. Obwohl natürlich auch neue Figuren drin sind, ein paar Sachen anders gemacht wurden. Shane, der ja, glaube ich, zumindest in den Comics relativ schnell hops geht, so, und ich weiß nicht in der Serie, ob der immer noch lebt oder nicht lebt, ist mir auch egal. Geht hops. Shane ist der Erste, bei dem sie sehen, die stehen wieder auf. Ah, okay. Und ich weiß nicht, ich fand einfach die ist auch eine Frage des Mediums. Ich fand einfach die Comics einfach straffer erzählt, gerade am Anfang. Die Comics haben später auch ihre Probleme, dass sie wieder auch zäh sind. So. Ja. Das ist aber normal, wenn eine Serie so lange läuft. Denn Comics laufen ja auch schon seit 10 Jahren oder so. Das ist echt eine sehr lange Zeit für eine Comicreihe. Genau. Klar. Und du, Jürgen? So. Ja, also ich bin ja in der Hinsicht dann raus, weil ich die Comics tatsächlich nicht kenne. Für mich begann Walking Dead tatsächlich mit der Serie und deswegen kann ich mich nicht so kritisch damit auseinandersetzen, weil mich das relativ schnell gepackt hat. Ich glaube, ich habe die erste Folge damals mal irgendwann bei RTL 2 mitten in der Nacht gesehen und dachte so, oh, spooky. Ja, das ist ja cool, dachte ich. Und kannte das aber eigentlich überhaupt gar nicht, also hatte überhaupt keinen Bezug dazu. Und dann bin ich eigentlich erst nochmal etwas später darauf gekommen und dachte so, ah super, das ist ja das, was ich damals gesehen habe. Und jetzt guckst du das mal ganz sozusagen. Und also von vorne angehend, also von der ersten Folge aus. Und ja, ich finde es halt super, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir gefällt das. Ich finde, da ist Action drin. Da sind auch mal ein paar schwächere Folgen natürlich, aber welche Serie hat das nicht? Insofern kann ich mich... Breaking Bad. Ja, aber auch da sind Folgen drin, die so, sagen wir mal, ein bisschen zäh sind, sage ich jetzt mal so. Insgesamt gebe ich dir recht, ist das eine noch etwas stärkere Serie, so vom Gesamtpaket her. Aber ist ja ein anderes Thema. Ich äußere bei der Entrüstung. Gut, Walking Dead. Wir haben das Problem, liebe Zuhörer, dass die letzte Staffel, die für mich im Gegensatz zu vielen anderen eine der stärksten Staffeln war, Jürgen noch nicht gesehen hat, weswegen wir über meine Tasse, die liegen ziert, noch gar nicht reden dürfen. Und ich froh bin, dass die DVD gerade erschienen ist. Das heißt, Netflix wird bald die neueste Staffel auch haben und dann können wir das vielleicht nochmal nachholen, ja, in einem kurzen Bit irgendwie. Ich muss sagen, dass die Serie in der vierten Staffel für mich so einen Tiefpunkt hatte. Das war mit Terminus ein ganz cooler Beginn irgendwie. They're messing with the wrong people und so. Ich glaube, das war der Anfang der vierten Staffel. Aber danach wieder dieses elendige, wir gehen durch den Wald, wir treffen ein paar Zombies, dann gehen wir wieder durch den Wald, bis sie dann irgendwann in Alexandria ankommen. Da war für mich so ein Punkt, wo ich dachte, jetzt müsst ihr euch mal ein bisschen zusammenreißen, Freunde, weil sonst auch diese Wolfsgeschichte, die überhaupt nicht gut dargestellt wird in der Serie, da mussten sie sich ein bisschen zusammenreißen. Und ich finde, mit Alexandria angefangen, auch einfach als großes Community-Konzept, das nach der Apokalypse stattfinden kann, weil es die Sachen ja noch gibt. Sie werden nur nicht genutzt von so einer Landplage. Rick Grimes steht von einer Solarzelle und will es essen vielleicht, während es andere Leute gibt, die das durchaus benutzen können. Das fand ich sehr gut. Das ist mit einer starken weiblichen Rolle Diane da wieder, oder Diane, wie sie ja heißt, wieder reingekommen. Um jetzt eben, worüber wir nicht reden, in eine andere Richtung zu gehen. Und da bin ich jetzt eben sehr, sehr gespannt drauf. Ich fand die letzte Staffel bahnbrechend, was Größenordnungen anging, aber auch Leerstellen in so ein paar Schmusi-Folgen. Okay. Punkt. Wir reden darüber weiter, wenn Jürgen es gesehen hat. Ja. Was mich dann aber auch, wir haben es eben schon erwähnt, iZombie. Ich habe die erste Staffel nicht mal zu Ende geguckt, bin ich ehrlich, weil mich irgendwie am Ende das große Finale gar nicht interessiert hat. Mir ging es um den Ansatz, Zombies sind halt, es ist wirklich eine Krankheit. Zombies haben Ausbrüche und haben wie Schübe, dass sie in diesen vollen Zombie-Modus gehen und im Rest der Zeit aber eigentlich normal weiterleben können. Den Ansatz finde ich wahnsinnig spannend. Habt ihr iZombie ernsthaft gesehen? Eine Folge gesehen, zwei? Ich habe nicht mal die erste Folge zu Ende gesehen. Ich habe mal 4 Stunden ausgemacht. Ich fand sie ganz, ganz furchtbar. Was aber daran liegt, dass ich irgendwie, ich bin mit dem Humor überhaupt nicht zurechtgekommen und mit dem ganzen Stil, das ist, es war mir zu überdreht. Okay. Und dieses grundsätzliche Thema einfach, das war mir jetzt zum Beispiel ist nicht unbedingt neu. Es ist eine Serie der BBC, heißt In the Flash. Und das ist, da fand ich dieses Thema, man hat irgendwie Zombies, in dem Fall, ich weiß ja nicht, da ich das nicht mehr als Viertelstunde gesehen habe, weiß ich natürlich, ob es noch andere Zombies wie sie halt gibt innerhalb dieses Universums, aber in The Flash, ja, ist es einfach so, dass man da irgendwie halt die Zombies quasi wieder eingliedert in die Gesellschaft, die aufgrund eines Medikamentes können sie halt ihre Fressgelüste halt unterdrückt werden und werden auch als Kranke behandelt. Also und alles, was sie halt in ihrem nicht behandelten Zustand getan haben, ist einfach nicht ihre Schuld gewesen. Und was sich dann daraus so aus Konflikten heraus entstehen, das ist halt so der Hintergrund der Serie. Ist auch ein relativ kurze Serie. Also es gibt zwei Staffeln. Die erste Staffel hat 3 Folgen, die zweite Staffel hat, glaube ich, 6 oder 8 Folgen, weil ich die zweite Staffel auch nicht zu Ende gesehen habe. Und ist ein bisschen ein anderer Ansatz. Ist es mehr eine Dramaserie. Da Zombie geht es halt eher darum, dass die Zombies existieren, der Gesellschaft noch nicht gesagt wurde, es gibt Zombies und grundsätzlich Gehirne essen müssen. Die müssen menschliche Gehirne essen, um ihren Zombie-Modus zu unterdrücken. Und da geht es dann halt fortlaufend, nach der ersten Viertelstunde, die der Tim gesehen hat, geht es dann halt fortlaufend darum, dass sie diese Hauptdarstellerin, die für sich das Ganze alleine entdecken muss und erkennen muss, was bin ich jetzt eigentlich, danach sich einen Job in der Pathologie besorgt, was ziemlich clever ist, weil es da viele Gehirne gibt. Und dann mit der Zeit andere Zombies entdeckt, die auch diesen Zustand wesentlich anders für sich nutzen, weil mit menschlichem Gehirn wie mit Drogen gehandelt wird letztendlich für diesen nicht öffentlichen Kreis an Zombies, die normal in der menschlichen Gesellschaft leben. Der Humor ist schwierig, gebe ich dir recht. Die Charaktere sind recht plump aufgebaut, weil man lernt jemanden kennen, man weiß ganz genau, was man von ihm halten muss, teilweise sogar sprechende Namen. Der Bösewicht heißt auch irgendwas mit Bad dann oder so. Natürlich. Und jetzt selbst reden. Und deswegen, ja, kann ich die Skrupel verstehen, was die Serie angeht, nur dieses Gedankenmuster, und das mag dann bei In the Flash eben das Gleiche sein, dass die Gesellschaft damit klarkommen muss, dass es Leute gibt, die jetzt in einem anderen Zustand sind. Den finde ich halt wahnsinnig spannend. Ja, das geht ein bisschen in diese Toleranzschiene. Mir geht es auch ein bisschen wie Tim. Ich habe der Serie ein bisschen mehr Chance gegeben. Ich habe, glaube ich, die ersten 3 Folgen gesehen. Aber ich muss auch sagen, ich bin mit dem Humor nicht rangekommen. Es liegt auch, glaube ich, daran, dass ich einfach dieses Thema lieber ernst, dramatisch, suspensemäßig sehe, als dass ich das lustig betrachten kann. Ja, man muss dazu sagen, das größte Problem des Hauptcharakters, ich habe ihren Namen auch vergessen, ist, dass sie nicht mehr mit ihrem Verlobten zusammen ist. Ja, genau. Und deshalb bin ich dann auch der Serie abtrünnig geworden und habe das dann aufgegeben, sozusagen. Ja, krasses Gegenbeispiel dazu ist ja Z-Nation, ne? Ja. Ja. Ich bin damit nicht so zurechtgekommen, ehrlich gesagt. Ich habe mir die erste Folge jetzt angeguckt. Schönen Gruß an den Lost in Nippes in dem Fall, weil der, glaube ich, eine Meinung vertritt nach dem Motto, das ist viel besser als Walking Dead. Für den Nippy ist alles besser als Walking Dead. Genau. Aber, ja. Der Nippy hat mir auch nicht verstanden, dass ich mich bei Suicide Squad unterhalten gefühlt habe. Da kann der sich echauffieren. Ja, genau. Aber wir alle wissen ja, wer der Axel ist und das passt ja. So. Ich habe ihn sehr, sehr lieb. Z-Nation. Nippy mochte es, Laura mochte es nicht, weil ich fand es stümperhaft umgesetzt, darf man das so sagen? Ist Asylum, darf man, ja. Ja. Ich habe das Problem damit gehabt, dass der Versuch gestartet wurde, eben international einen Effekt zu zeigen, während eine für mich völlig langweilige Story aufgebaut wurde, dass es eben diesen einen Typen gibt, der scheinbar kein Zombie werden kann und wir müssen dieses rohe Ei jetzt wohin bringen. Das sind Storys, die mich nie kriegen. Weil wir wissen, dass der erstmal ein paar Staffeln überleben wird, der Typ. Und ich fand ihn auch fürchterlich langweilig. Es war so ein Gefängnisinsasse, an dem böse Zombie-Sachen getestet wurden und er ist halt nicht drauf angesprungen. Abermals die Frage, warum das Militär einfach aufgegeben hat, das wird ja auch nicht geklärt. Wir haben einen Typen am Nordpol, glaube ich, war das sitzen, der... Ja, um in der Arktis oder Antarktis, eins von beiden. Ganz kurz mal reingegrätscht, wie viel habt ihr gesehen von denen, von der Staffel? Ähnlich viel wie von Batman vs. Superman. Ah, okay. 20 Minuten. Ich habe nämlich auch relativ früh aufgegeben. Ich glaube, ich habe sogar die erste Folge nur gesehen und fand's, ich sag's jetzt einfach mal so, ich fand's scheiße. Ja, sorry, aber also mich hat es halt überhaupt nicht gepackt. Ich fand's, ja, das Stümperhafte, da habe ich auch sofort jetzt so innerlich genickt, weil ich denke so, ja, fand ich auch. Ich bin halt einfach überhaupt nicht da reingekommen. Ich bin ja sonst erst, ich sage, okay, ich gebe dir mal ein bisschen eine Chance und guck mal 2, 3 Folgen an, weil manchmal braucht man ja so reinzukommen, aber das konnte ich da nicht. Und deswegen kann ich jetzt so storymäßig gar nicht so richtig mitreden. Also deswegen habe ich jetzt gerade gefragt, wie viel du davon tatsächlich gesehen hast. Genug, um mir eine Meinung zu bilden. Okay. Habe ich natürlich schon eine Zombie auch gehabt, das ist okay. Nee, ich habe tatsächlich auch nur die erste Folge gesehen. Ich fand es durchschnittlich okay, so kann man so machen. Ich hatte jetzt keine hochtragende Produktion erwartet, weil ich wusste, dass das irgendwie eine Asylum-Produktion ist. Die sind ja nur dafür bekannt, dass sie ganz viel Trash noch bewusst und Trash produzieren. Und ich fand es erstmal okay vom Look her. Ich fand aber durchaus ein, zwei interessante Ideen mit dabei. Aber genau, was halt Laura hat sagt, so wenn ein Typ dabei ist, der nicht sterben darf, der ist irgendwie klar, dass der dann irgendwie, ist vielleicht mal eine Ausnahme, dass es gerade nicht nur eine Frau ist, die dann da irgendwie die Damsel in Distress ist, sondern im Fall ist es dann halt ein Dude in Distress. Macht aber halt trotzdem, ja, erstmal, ist halt eine künstliche Spannung, also keine echte Spannung. Ja. Und was mich immer ärgert, und das ist was, was ich noch nie gut gesehen habe, ist ein Militär, welcher Nation auch immer, was auch immer gerade dargestellt wird, das auf einen Autozustand dieser Form nicht vorbereitet ist oder überhaupt keine Handhabe hat. Diese Anfangsszene bei Z-Nation, wo dieses was auch immer, wo die sich da versteckt haben, einfach völlig überrannt wird, weil die alle sagen, ja, ich schieße ein bisschen und ich habe immer noch nicht gecheckt, wie ich Zombies jetzt am besten erlegen kann. Oh, die stürmen meinen Raum, oh, ich bin tot. Mir geht es einfach auf die Nerven, dass ausgebildete Spezialkräfte, gerade bei Ausbruch so eines Zombie-Virus, überhaupt nicht wissen, wie sie zu reagieren haben. Mhm. Ja, ich bin ein ordnungsliebender Mensch. Da ist dann immer ein bisschen die Frage, ob es diese Metaebene gibt innerhalb des gezeigten Universums, ist dort das Konzept Zombie bekannt oder nicht bekannt? Es gibt das Konzept Gegner. Ja, aber Zombies sind ja andere Gegner als Menschen. Ja, das stimmt. Nur letztendlich, dass man... Es passiert nicht über Nacht, dass die Welt überrannt wird von Zombies. Es muss also immer irgendeine Reaktionszeit geben, die einem Staat und einer Exekutive die Möglichkeit gibt, zu reagieren und zu sagen, wo positioniere ich mich, wie reagiere ich? Und wenn wir dreimal gesehen haben, wie jemand von einem Zombie gebissen wird und selber zum Zombie wird, dann haben wir eine Idee, dass wir besser nicht gebissen werden sollen. Und diese Machtlosigkeit, die immer so in ein Überfahrensein von der Situation geschildert wird, das finde ich immer irgendwie lächerlich. Also ich bin da auch ein bisschen bei Laura. Ich finde, das ist ein bisschen unglaubwürdig. Also ein Militär sollte in der Lage sein, relativ schnell zu erfassen, dass eine Bedrohung da ist, egal ob es jetzt, wie soll ich sagen, ein Angriff ist oder eben eine Zombie-Apokalypse. Und dass man dann sagt, okay, dafür gibt es ja auch Befehlsstrukturen. Du sagst so, was tun wir jetzt sozusagen, ja? Und ja. Deswegen, ja, kann ich das ganz gut nachvollziehen. Geht mir auch ein bisschen so, dass du sagst, okay, es ist etwas unglaubwürdig, dass ein, also gerade wenn wir jetzt das amerikanische Militär nehmen, die ja auch wirklich Kampfhandlungen gewohnt sind, sage ich jetzt mal so, dass die dann auf einmal nicht wissen, wie sie sich zu verhalten haben oder was da jetzt passiert sozusagen. Also wenn man das von jemandem erwarten kann, dann aus meiner Sicht von denen. Richtig, ja. Es war keine 200 Jahre her, dass die Wilden Westen hatten. Ne? Ich persönlich hätte mich gefreut, wenn Fear the Walking Dead nicht in so eine Patchwork-Family-Soap-Opera mutiert wäre, sondern sie dieses Franchise genutzt hätten, um die offenen Fragen von Walking Dead zu beantworten und vielleicht sogar aus rein militärischer, politischer Sicht das gedreht hätten. Dass also diese Größe ist aus drei verschiedenen Positionen aus irgendwie in Nordafrika Soldaten nimmt oder so, die vielleicht noch gar nichts damit zu tun haben, dass man auf der anderen Seite vielleicht Washington hat, wo der Präsident vielleicht gerade umgebracht wurde, wer weiß, und dann eine Küste nimmt, wo man die zivile Bevölkerung sieht. Und dass man aus diesem Potpourri heraus eben Einblick gibt in eine Handlungskette eben, die losgetreten wird mit den ersten übermächtigen Zombie-Auftreten, wie Sex in L.A. oder so. Wie reagiert man? Dass man vielleicht auch die verschiedenen Experten ranholt, dass man also einen Mediziner hat, dass man vielleicht einen Katastrophen-Experten hat. Weil ich glaube übrigens, dass Walking Dead auch in der Form, wie die Serie gemacht ist, eine große Kritik an dem letztendlich an den Katastrophen, an die Reaktionen der USA auf Katastrophen im eigenen Land gemacht wird, wie nach Katrina halt, dass das Land vor an einem Punkt war, dass die Bevölkerung nicht mehr wusste, ob das wirklich eine zivilisierte Welt ist. Und diese Stimmung sehe ich bei Walking Dead zumindest auch immer, weswegen ich gerne gesehen hätte, dass dann eben im nächsten Schritt diese Erkenntnisse genommen werden. Ja. Ja, gut. Exkurs von Laura. Wie sieht eure perfekte Zombie-Serie aus? Ohne jetzt eine real existierende zu nehmen, aber welche Punkte wollt ihr abgeklappert sehen? Ja, Tim, da gebe ich dir mal den Vortritt, ich muss da ein bisschen drüber nachdenken. Ja, also ich habe bei dieser Frage auch schon nachgedacht. Also gerade nach dem Zwei-Waffen-Genuss von iZombie und den schlechten Erfahrungen, die ich mit Walking Dead gemacht habe und auch dem zumindest durchschnittlichen Erlebnis von Zed Nation. Ich glaube, es gibt sie nicht für mich. Also weil ich glaube, dass im Rahmen dessen, was ich halt bei The Walking Dead, dem Comic gelesen habe, und auch dessen, das auch nicht unerwähnt zu lassen, dem Telltale Walking Dead Videospiel, was ganz, ganz hervorragend ist, eigentlich schon alle Aspekte abgeklappert wurden, was mich an dem Thema Zombie in einer Serienform noch reizt. Ich glaube tatsächlich, dass das Walking Dead Videospiel von Telltale Games, zumindest die erste Staffel davon, quasi perfekt ist. Also das Spiel, ohne Scheiß, wer am Ende dieses Spiels, wer das zu Ende spielt, durchspielt und am Ende nicht weint, der ist emotional tot. Also es ist ernsthaft, ich hab noch nie beim Computerspiel, aber eines Spiels geweint. Und das The Walking Dead, das Videospiel, hat mich zum Weinen gebracht. Weil es so viele Aspekte rund um Zombies und Menschlichkeit und so weiter und so fort abdeckt und das zu einem Ende bringt, das echt in seiner Form ich so noch nicht erlebt habe. Okay, es war aber nicht der Punkt, an dem die Frau von Rick Grimes in Gänze vom Zombie gefressen wurde, oder? Das Videospiel nutzt nur das Universum von The Walking Dead. Das hat nichts mit den Charakteren zu tun, weder der Fernsehserie noch der Comicreihe. Es gibt, glaube ich, in so einen kurzen Gastauftritt eines Charakters. Wie heißt er noch, der Asiatische? Glenn. Genau. Ich glaube, der taucht immer ganz kurz auf. Ist es auch schon, weil er jetzt gespielt habe. Ist auch wirklich mehr so, ne, als kleine Hommage oder so gedacht. Mhm. Ich kann es echt nur jedem empfehlen. Das ist ein relativ einfach gestricktes Adventure, in dem Sinne, dass man im Rahmen dieses Spiels Interaktionen unter Zeitdruck immer Entscheidungen treffen muss, wie man auf jemanden reagiert. Und das Spiel merkt sich, wie man mit welchem Charakter wie umgegangen ist. Und es hat später immer weiter Konsequenzen, wie der Charakter dich dann sieht im Laufe des Spiels. Cool. Ja. Und du wirst auch gezwungen, moralische Entscheidungen zu treffen. Helfe ich Person A oder helfe ich Person B? Und damit trittst du irgendjemand anderen immer mit verschiedenen Beinen und beeinflusst denen deine Meinung. Und das ist wie im echten Leben. Sozusagen, das simuliert also quasi die Situation, wie würde man selber umgehen im Rahmen einer Zombie-Apokalypse, nur dass man halt eine fiktive Rolle einfach spielt. Der ist doch super, dann machen Jürgen und ich das jetzt mal, dann sehen wir, wer mit den Lautsprechern weiterkommt. Und was ja besonders schön ist, ist einfach die Tatsache, dass am Ende des Spiels auch immer präsentiert wird, also quasi prozentual, wie haben sich Leute entschieden. So, dass du auch gucken kannst, wie stehst du im Verhältnis eigentlich zu anderen da halt. Ob Mitläufer. Du voll der kranke Typ bist oder... Oder Mitläufer. Man kann sich bei vielen Dingen einfach, natürlich kann man sich immer denken, in welche Richtung das geht, wenn man irgendwo antwortet. Aber es ist halt schon so ein Zeitbalken, geht halt Zeit runter. Und wenn du dich halt nicht entscheidest für eine Antwortmöglichkeit, dann entscheidet das Spiel für dich. Und zwar einfach willkürlich irgendeine Antwort. Okay. So. Und es gibt so einen Punkt im Spiel, wo ich dachte so, nein, das kann nicht sein. Hab einen Spielstand von vorher genommen. Und das ist so ein Moment, wo du einfach weißt, nein, das ist ein fest vorgeschriebenes Ereignis. Aber das war schon sehr, sehr beeindruckend. Cool, also gute Werbung gemacht für Spielen. Ja, sowieso. Also es hat eigentlich überall nur positive Kritiken bekommen. Es hat, glaube ich, auch ein paar Preise gewonnen. Also Telltale Games macht ja gerade diverse Spiele. Es gibt ein zu Fables, auch eine andere Comic-Reihe, auch sehr schön, es gibt auch ein Spiel. Es gibt ein Borderlands-Spiel, was sie rausgebracht haben. Es gibt also Game of Thrones, was allerdings nicht sehr gut sein soll. Und es sollte jetzt eines kommen zu Batman und das soll auch sehr, sehr gut sein, was so die ersten Berichte verraten haben mit dem Spiel. Klingt aber auch ein bisschen wie die Zombie-Sims, ne? Weiß ich nicht. Es ist schon Zombie-Wuhu! Es ist halt schon ein Adventure, ein langes Solo-Adventure-Spiel, auch mit ein paar Action-Einlagen, wo du bestimmt der Knopf drücken musst, um halt in Kampfsituationen. Es ist schon so angelegt, dass es nicht übermäßig schwierig ist. Aber du wirst immer wieder mit welchen moralischen Fragen einfach konfrontiert und musst dann mit den Konsequenzen leben. Habe ich auch so gehört, soll sehr, sehr gut sein, habe ich nie gespielt. Mir fällt dann noch Last of Us ein, was ich auch in der Hinsicht durchaus beeindruckend finde, einfach von dem, wie die Stimmung rübergebracht wird und wo du auch in die Situation kommst, wie verhalte ich mich jetzt am besten. Allerdings nicht so extrem, wie du das jetzt gerade bei dem Spiel beschrieben hast. Und bei dem Spiel ist es auch so, da geht es um Vater und Tochter. Und du kannst dich vorher entscheiden, ob du Vater spielen willst oder Tochter. Und das ist wohl sehr unterschiedlich vom Spielleben. Ich habe bisher nur die Vaterrolle bisher gespielt. Das hat mich auch durchaus beeindruckt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich geweint habe, aber da sind schon auch ein paar Szenen bei, wo man denkt so, oh, krass. Also hätte ich auch nicht für möglich gehalten, dass ein Computerspiel sozusagen so eine Macht hat auf die Gefühlswelt, wenn man so will. Mhm. Ist ein PlayStation-Only-Titel, deswegen habe ich es nicht gespielt. Ja, richtig, genau. Ich weine bei den Sims auch immer ein bisschen. Das ist völlig in Ordnung. Wenn der Toaster in den Swimmingpool fällt und alle tot sind dann. Wenn der Grill Feuer fängt und dein Lieblingssim Feuer fängt und keiner kann ihn löschen. Ja, Entschuldigung. Okay, ich muss ehrlich sagen, alle meine Zombie-Fragen sind beantwortet. Ich habe jetzt Lust auf nicht nur einen Marathon komplett Walking Dead. Ich glaube, ich würde jetzt sogar das Spiel spielen, von dem Tim gerade erzählt hat. Gibt es auch als PC-Spiel. Also es müsste es auf Steam geben oder wahrscheinlich ist es auch gar nicht so teuer. Also ich habe es auch von der Xbox gespielt und so den ersten Teil gibt es for free da und den Rest muss man sich dann kaufen, aber das war relativ günstig im Großen und Ganzen. Cool. Gut, und dann würde ich sagen. Ist auch überschaubar. Ich würde noch einen Punkt aufgreifen, den Jungs dann so am Rande erwähnt hat, und zwar das Thema Zombies und Humor. Ich finde, das kann schon funktionieren, aber es ist immer so, dass natürlich jeder irgendwie ein anderes Humorlevel hat und irgendwie ein anderer Humor, das Humorzentrum einfach anders angesprochen wird. Ich zum Beispiel gehöre, glaube ich, auch zu den ganz wenigen Menschen, die Shaun of the Dead langweilig finden. Oh nein! Also, ich kann auch generell nicht viel mit Simon Peck anfangen. Dieser Podcast mein Typ. Hat ein Ende gefunden. Ja, ist nicht mein Typ. Also mein Humor ist schon sehr englisch geprägt, aber diese Art von englischem Humor, mit dem ich nichts anfangen kann, bei Simon Pegg. Aber zum Beispiel Fido ist so ein Film, der auch durchaus humoreske Elemente hat und wo es echt ganz gut auch funktioniert. Und Fido geht es auch darum, dass das Setting ist so ein wie soll man das beschreiben? Das ist so ein 50er, 60er Jahre Retro-Setting, aber mit so ein bisschen technischen Fortschritt. Also wenn man jetzt die Welt von Fallout nehmen würde und das Ganze wäre jetzt quasi nicht postapokalyptisch sozusagen, dann hat man da sowas irgendwie, ich weiß nicht, gibt es bestimmt auch irgendeinen tollen Begriff dafür, dass das ein Setting ist. Kann ich aber jetzt, weiß ich gerade spontan nicht. Und da ist halt auch so, dass man Zombies domestiziert hat mit Hilfe von Halsbändern, die quasi unter Kontrolle halten. Und eigentlich hält sich jeder irgendwie irgendwelche Zombies und die machen dann so Haushaltsaufgaben. Ach, das Ding, ja, jetzt weiß ich auch, wovon und, du sprichst. Und mit Catherine Ann Moss. Spielt ja, okay. Und Bill Connolly, eigentlich auch ein britischer Comedian, ja. Sind, spielt halt diesen Fido. Eigentlich nicht viele zu erkennen, weil Bill Connolly kennt man eigentlich mit so einem großen prächtigen, wunderbaren Bart. Und er hat ja keinen Bart in diesem Film. Und es ist so ein bisschen, der Film hat schöne Momente halt irgendwie. Und Fido ist dann quasi, ist ja so ein klassischer Hundename im Englischen. Mhm. Und dieser Zombie heißt halt Fido. Und es passieren halt Dinge so, zwischen Fido und dem Jungen der Familie. Das ist halt so quasi so, wenn Lassie ein Zombie wäre, dann würde es aussehen wie Fido. Da gibt es auch so eine klassische, irgendwie, was sagst du, Lassie? Irgendwie, der kleine Timmy ist in den Brunnen gefallen. Szene, so aus einer Art gibt es halt auch halt nur mit Fido. Okay. Da funktioniert das zum Beispiel ganz gut. Und es gibt auch andere Genrefilme, die durchaus auch humoristische Momente haben, wo es funktioniert. Ich glaube aber tatsächlich für mich funktioniert Zombie einfach nicht mehr als Serie, in Serienform, sondern eher nur in Filmform, um dann eine in sich abgeschlossene Geschichte zu erzählen. Du bist fertig mit dem Thema. Ich merke das schon. Mhm, mhm. Ich bin nicht fertig mit dem Thema, bin ich ehrlich. Für mich können die das noch 100 Jahre weiterführen, werden sie auch. Jürgen, hast du noch was? Nee, eigentlich nicht. Also, ich bin auch genauso wie du jetzt noch, wie du sagst, gespannt auf die sechste Staffel, die ich ja noch nicht gesehen habe von Walking Dead. Und ich bin auch sicher, dass es immer mal wieder noch einen Film gibt. Wir haben ja auch einige Sachen ausgelassen, über die wir jetzt nicht gesprochen haben. Ja. Also das wird auch weiterhin ein Thema sein, wo wir vielleicht dann beim nächsten Mal noch drauf eingehen können, auf Filme zum Beispiel, auf die man noch näher eingehen könnte. Und auch auf Filme, die das Thema aus meiner Sicht zumindest am Rande streifen, auch wenn es nicht direkt Zombies sind. Also mir fällt jetzt I Am Legend ein zum Beispiel. Ja, ja, ich kann auch, weil wir jetzt alle irgendwie Interesse gefunden haben an einem, was passiert, wenn die Organe der Gesellschaft ausfallen. Es gibt vom ZDF eine tolle Produktion, die heißt Armageddon, scheiß Titel für einen eigentlich guten Doku-Zweiteiler, der nach geht, was passiert, wenn die Welt von einem Meteoriten getroffen wird, der so groß ist wie damals, als die Dinosaurier ausgestorben sind. Und die haben halt internationale Experten um den Tisch gesammelt, die eben einer fiktiven Story folgend, 2 Wochen vor Einschlag bis was macht die Welt danach, weitergehen. Das ist nämlich auch sehr interessant. Ja, das ist Armageddon. Wirklich sehr, sehr gut gemacht. Kennst du die? Ja, habe ich gesehen. Großartig. Cool, ja. Genau, fand ich nämlich auch super. Aber das ist dann schon eigentlich ein nächstes Thema. Alles, was mit Meteoriten und Aliens zu tun hat. Ich mag sowas, ja. Katastrophen im weitesten. Ich danke euch erstmal für diesen wunderschönen Zombie-Morgen. Gleichfalls. Die Untoten. Ich freue mich drauf, was die 5 Hörer dazu zu sagen haben. Ja, gibt uns Feedback. Mitgehen. Zerreißt uns. Aber ohne Machete. Preiset Laura für die Lautsprecher. genau, wir hören uns wieder und bis dahin sind wir sehr gespannt, was ihr zu dem ganzen Schlamassel zu sagen habt. Dankeschön. Genau. Danke. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.